Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hallöchen, Basti. Achtung, Podcast Ping-Pong. Ja, wir haben es ja in unserer Weihnachtsepisode schon angekündigt, dass wir aus Zeitgründen und ja des besseren Managements wegen die ein oder andere Podcast Ping-Pong-Episode dazwischen schieben werden. Und Basti hatte die Idee, doch direkt eine Podcast Ping-Pong-Episode aufzunehmen zum Thema Star Wars. Und zwar ist ja der 9. Teil jetzt mittlerweile ein paar Wochen im Kino. Und wir haben gedacht, bevor das zu weit ins Land geht, sprechen wir jetzt einfach mal in einer Podcast-Ping-Pong-Episode darüber. Ja, also der 9. Teil, der Aufstieg Skywalkers, schließt im Großen und Ganzen, sondern das ist wohl definitiv so, schließt die Skywalker-Saga also ab. Damit sind 3x3 Filme rund um die Skywalkers erschienen im Star Wars-Universum. Und man wird sich jetzt wohl in Zukunft auf andere Zeitepochen oder andere Charaktere auch einlassen können. Natürlich vielleicht auch Charaktere, die wir schon kennen, aber natürlich auch ganz andere Charaktere, die, sage ich jetzt mal, nur die Hardcore-Fans vielleicht kennen aus früheren Büchern, Comics und so weiter und so fort, die ja vom Kanon befreit wurden mit der Übernahme von Disney, aber bei dem einen oder anderen munkelt man, dass das wieder Einzug in den Star Wars-Kanon hält, eben wenn es den Ritterschlag bekommt, die ein oder andere Geschichte verfilmt zu werden. Ne? Aber das ist jetzt schon viel zu viel ins Detail. Wir wollen uns jetzt natürlich erstmal auf den 9. Teil konzentrieren. Und hier gibt es jetzt für euch, liebe Hörer, solltet ihr den Film noch nicht gesehen haben und wollt euch die Handlung nicht vorwegnehmen lassen wollen, die dringende Warnung abzuschalten, weil wir werden spoilern. Ganz einfach. Wir wollen halt unser persönliches, jeweils persönliches Fazit abschließen und werden sicherlich auch auf die vorangegangenen Filme, also alle vorangegangenen Filme, irgendwie nochmal eingehen, kurz. Aber in aller Deutlichkeit werden wir natürlich auf den 9. Teil eingehen und auch auf die Storyentwicklung in diesem Film. Und ja, damit seid ihr gewarnt. Solltet ihr also noch nicht im Kino gewesen sein. Wir nehmen es jetzt trotzdem schon ein paar Wochen später auf. Also er läuft schon ein paar Wochen. Ja, hier die deutliche Warnung. Solltet ihr noch nicht drin gewesen sein. Oder wartet ihr auf den Home-Release oder sonstiges. Schaltet ab, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet. Ja. Ja, bevor wir dann so richtig in die Materie einsteigen, wüsste ich von dir, Basti, ganz gern mal so ein erstes grundlegendes Fazit. Also kommst du jetzt frisch aus dem Kino raus und was ist denn jetzt dein erster Eindruck vom Film? Und später können wir das ja, unsere Podcast-Ping-Pong-Episoden laufen ja immer so eine gewisse Zeit. Später kann man das ja dann bestimmt auch nochmal mit ein paar Tagen Verzug betrachten, das Ganze, wenn sich das dann alles so gesetzt hat und man ein paar Tage lang schon keinen Blick mehr drauf hatte oder vielleicht doch drüber nachgedacht hat, wie sieht man es dann? Würdest du dann nochmal reingehen und so weiter und so fort? Aber das machen wir später. Ich würde jetzt erstmal deinen ersten Eindruck hören wollen. Bis dann! Hallo Steffen, du wirst die Episode eröffnen, deswegen brauche ich das eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Ich könnte es dir auch tippen, ich Idiot. Schneide dann der Schneider raus, der Schneider. Ich komme gerade frisch aus dem Kino von Star Wars 9 und habe mir gedacht, ich gebe kurz meine frischen Eindrücke wieder, können wir dann in die Messenger-Episode, Ping-Pong-Episode einbauen. Was habe ich jetzt gedacht nach dem Gucken? Mit einem Kumpel zusammen war ich im Kino und ich bin seit Ewigkeit nicht mehr in dem Kino gewesen. Da hat sich einiges getan. Die Starbucksisierung hat ja damals bei McDonald's angefangen gefühlt und hat jetzt auch mein gutes altes Cinedome, das so schön ranzig war, erreicht. Nee, ist ganz nett geworden. Und dort habe ich mir Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers angeguckt. Mein erster Eindruck, Steffen, ist ein netter Abschluss. Guter Abschluss für die Skywalker-Saga nach 42 Jahren. Endlich mal verdiente Ruhe für diese Familie. Man muss sie auch noch mal in Ruhe lassen. Das ist so ein bisschen wie diese Hartz-IV-Familien, die man auf RTL 2 verfolgt. Ungefähr so fühlt sich's vielleicht an. Natürlich war der Film ein bisschen besser als das. Gute Action. Aber um direkt mal zu einem Urteil zu kommen. Ich fand den zweiten mit Mittelteil fand ich besser. Dort gab es mehr Story, die abwechslungsreicher war. Darüber können wir uns ja später nochmal unterhalten. Mit welchem Gefühl gehe ich raus? Mit so einem, netter Film. Guter Film. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Also, ich bin jetzt halt auch kein Hardcore-Star Wars-Fan. Deswegen haben mich ganz wenige Sachen gestört. Ich sag mal in dem Fall die Kussszene oder der Kuss. Ich hoffe, wir haben uns ja darauf geeinigt, zu spoilern. Ne? Ja, das ist so. Also ich war nachher bei den Credits mehr geflasht, einfach mal die gute alte Musik wieder zu hören. Vielleicht war da ein bisschen Nostalgie mit dabei. Das war cool. Und ich habe so das erste Mal seit langer Zeit wieder den Imperial Death March gepfiffen. Ich erzähle dir in einem späteren Audionachricht mal, warum das so wichtig für mich ist. Außer ich habe es in unserer fünfjährigen Geschichte schon einmal erzählt. Aber dann erzähle ich es einfach nochmal. Ja, so ist mein Gefühl, wenn ich gerade aus dem Kino rausgekommen bin. Dann geht's mal weiter mit unserer Hinher-Ping-Pongerei. Bis später, Steffen. Hallo Basti. Ja, na dann, vielen Dank erstmal für deinen ersten Eindruck. Ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also ich bin auch aus dem Film rausgegangen mit dem Eindruck, war ein solider Film. Aber mehr auch nicht. Da bin ich ganz bei dir. Also es war so ein bisschen Ernüchterung höre ich ja bei dir auch raus. Und das ging mir ähnlich. Also ich dachte dann so, der große Abschluss, was kommt da jetzt? Was wird da jetzt Bombastisches offenbart und so weiter und so fort? Natürlich gibt es Offenbarungen in dem Film. Die wirken aber alle so ein bisschen hineingezwängt. Und dazu komme ich dann später auch nochmal, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen gründlicher analysiert, denn dafür gibt es einen offensichtlichen Grund für das Ganze. Dazu später nochmal. Ja, mein grundsätzlicher Eindruck, also auch der ähnlich wie bei dir, so ein bisschen Ernüchterung, trotzdem das Wissen, einen guten Film gesehen zu haben und Wie würde ich diesen Teil denn einschätzen im Verhältnis zu den anderen beiden dieser Trilogie? Da bin ich ähnlich bei dir, ähnliche Ansicht wie du, so rum. Ich finde den neunten Teil tatsächlich den schwächsten, Was ich aber tatsächlich auf die Gründe zurückführen können würde, auf die ich dann später nochmal eingehe. Ich würde 7 und 8 fast gleichwertig ansehen, also deutlich über den 9. Aber auch deutlich unter anderen Star Wars Teilen. Und ich würde jetzt auch diese letzte Trilogie um die Skywalkers als die schwächste der bisher erschienenen Trilogien einschätzen. Ja, aus meiner Sicht. Ja, sogar unter der Prequel-Trilogie, weil die fand ich eigentlich immer solide und gut. Also die hat mir immer Spaß gemacht. Zumindest das. Ja. Beim 7. Teil hat mir, um nochmal auf diese Trilogie einzugehen, hat mir halt vor allem so dieses, naja, so ein bisschen dieser Fanservice, den sie da betrieben haben, den der J.J. Abrams da den Fans geliefert hat. Also wir halten uns nah an die ursprüngliche Trilogie. So diese ganze Atmosphäre ist da transportiert worden. Ne? Das hat mir an dem Teil ganz gut gefallen. Es gefällt ja vielen nicht unbedingt, ja, aber das ist ja letztendlich Geschmackssache. Im 8. Teil fand ich eben genau das, die Lösung, dass man sich davon gelöst hat. Also Rian Johnson als Regisseur hat sich ja komplett gelöst, auch dazu später nochmal mehr, aber man fühlt halt eine gewisse Unbelastbarkeit. Also das heißt, er geht da ganz anders ran. Ja? Viel humoristischer, manchmal vielleicht sogar etwas zu albern, wobei ich das jetzt gar nicht unbedingt fand. Also ja, gut, es gab den einen oder anderen What-the-fuck-Moment, aber ganz so schlimm, wie es von einigen geredet wird, fand ich es jetzt nicht. Also fand es jetzt nicht zu übertrieben. Und ja, da fand ich dann tatsächlich am Ende die Schlacht eher das Schlechteste. Ja, und jetzt halt Episode 9. Ja, wie gesagt, auch hier, man merkt, es ist von Disney, es ist von einem großen Filmstudio und da steckt schon Kohle dahinter, da stecken Leute dahinter, die schon wissen, was sie tun. Ja, also man merkt, das ist ein Blockbuster, der macht Spaß und aber der hat auch hier einige Lücken und einiges. Ich meine das jetzt gar nicht so als fachliche Fehler im Star Wars-Universum, weil da kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Da bin ich nicht der Fan. Aber innerhalb dieser Trilogie gibt es halt schon so viele Unstimmigkeiten. Ja? Und das, wie gesagt, dazu komme ich dann wahrscheinlich in meinem nächsten Statement, wenn du dann nochmal geantwortet hast. Von dir wüsste ich jetzt allerdings gern, du hast ja jetzt gerade deinen frischsten Eindruck abgegeben, als du direkt aus dem Kino rausgekommen bist. Da wüsste ich jetzt ganz gern von dir, würdest du nochmal in den Film reingehen? Also würdest du sagen, ja, den muss ich mir nochmal im Kino angucken? Oder sagst du, nö, einmal reicht, wenn, dann gucke ich mir nochmal zu Hause an. Weil wir überlegen gerade tatsächlich nochmal reinzugehen. Allerdings, und da, ja, nö, ich sag's jetzt einfach schon mal, ich würde nur dann nochmal reingehen, wenn das irgendwie ein spezielles Event wird. Also wir haben den das erste Mal in 2D geguckt und ohne irgendwas Schnörkelmäßiges, ja, also einfach nur den Film. Und wenn ich jetzt nochmal reingehen würde, es gibt ja diese Kinobolis-Kinokette zum Beispiel, ja, die muss ich jetzt halt hier in dem Fall mal kurz herausstellen, weil ich glaube, nur die das anbietet, und zwar diesen Atmos-Sound und dieses D-Box-Verfahren. Also das sind Sitze, die halt noch so ein bisschen sich leicht mitbewegen, ein bisschen ruckeln bei gewissen Szenen. Das wäre jetzt dann eine Variante, wie ich mir den Film nochmal angucken würde. Oder aber wir haben so ein Premium-Kino auch noch in Frankfurt. Das hat jetzt wieder geöffnet nach längerer Bauphase. Und ja, das ist halt so ein Wohlfühl-Kino. Also dann, da liegt man halb im Sitz und hat auch Bedienung an dem Platz und solche Sachen. Also ja, schon ein bisschen was Edleres. Ja, das wäre auch nochmal eine Variante, wo ich mir den Film angucken würde. In eben so einem Luxuskino. Ja. Ja, jetzt zu dir. Wie sieht es bei dir aus? Guckst du den Film nochmal an? Oder reicht dir diese Kinosichtung und du guckst ihn dir dann höchstens nochmal im Privaten an? Bis dann. Hallo, Steffen. So, Star Wars 9, ja. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Ist lustig, dass wir, glaube ich, relativ ähnlich denken. Und ich denke jetzt auch gerade, es ist ein guter Film gewesen. Es ist, ich weiß nicht, ob ich es in meiner Aufnahme auch schon gesagt habe, ich freue mich einfach für die Familie Skywalker, dass jetzt mal Schicht im Schacht ist. Also so in dem Sinne, also es ist wirklich wie so ein, jetzt haben sie endlich mal Ruhe und da fragt man sich dann auch mal, was die größere Bedrohung ist, die Fans, die sich so viel mehr erwartet haben, oder die Sith Lords, naja, ich bin überrascht, dass du erzählt hast, dass du die ersten drei Teile, also Star Wars 1, 2 und 3, für ein gutes Gesamtpaket hältst. Da sind ja sehr viele immer sehr, da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir selber vorgenommen, vielleicht die mir nochmal anzugucken, weil ich es nicht mehr so krass im Kopf hatte. Ich weiß nur, dass es mir an manchen Stellen zu viel Computeranimation war und die Liebesgeschichte manchmal ein bisschen genervt hat, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was ich jetzt an den Reaktionen so interessant finde, ist, dass die Leute drumherum sagen, dass es kein würdiger Abschluss ist, dass es irgendwie nicht so doll wäre und ich weiß auch nicht, ob das immer so erhöhtes Erwartungsmanagement ist, wo ich mir denke, ja Leute, was erwartet ihr denn? Das ist immer noch ein Film. Es gibt aber eine Theorie, die ich äußern möchte, bei der ich, also du hast ja selber auch noch Theorien zum Thema, warum manche Sachen nicht so gut funktioniert hat. Und ich bin immer wieder perplex, wie so gut du das auseinandernehmen kannst, weil so Story-Sachen sind mir nicht aufgefallen, obwohl ich Geschichten liebe. Ich habe eine Sache, die mir von der Dramaturgie wahrscheinlich, das mir so ein bisschen den Drive rausgenommen hat. Und zwar ist es doch so gewesen, dass am Ende von 8 Kylo Ren und Riley. Wow. Super, gedächtnisweise Mücke. Sich doch schon gegenüberstanden bei dem bösen Obermotz. Oh Gott, oh Gott. Jedenfalls, da haben sie ja schon mal gesehen. Und es wurde ja auch im Endeffekt die ganze Zeit etabliert, was jetzt im 9. Teil dauerhaft vorkommt, dass die beiden sich gegenseitig in ihren Gedanken wiederfinden können. Das ist vielleicht am Anfang ganz cool, aber nach einer Zeit habe ich mir so gedacht, so, wenn wir nach der klassischen Dramaturgie gehen, ist doch eigentlich mal dieses Aufeinandertreffen von Gut und Böse etwas, worauf man hinarbeitet. Also, dass man irgendwann aufeinander trifft und dann geht's richtig rund. Jetzt haben die sich vorher schon einmal getroffen, dann haben sie jetzt noch ein zweites Mal getroffen und ich glaube, in dem Film dann zum dritten Mal auch nochmal. Dadurch, dass sie sie halt schon vorher in Gedanken mal wieder sehen konnten, war das so, als würden sie die ganze Zeit miteinander unterhalten. Und irgendwie hat das für mich so, das hat so, wie soll ich sagen, da ist das Aufeinandertreffen nicht mehr so krass, weil die ja schon im Endeffekt vorher alles miteinander ausgefechtet haben. Und ich meine, es ist, ne, also es gibt ja epische Sachen, wo dann Böse und Gut zum Schluss endlich aufeinandertreffen, dann geht's richtig ab. Und hier ist es immer so ein Hin und Her die ganze Zeit. Und da habe ich auch schon zu einem Kumpel, mit dem ich im Kino war, gesagt, das ist für mich ein großes Katz-und-Maus-Spiel, ist mir dann aufgefallen nach dem 9. Teil. Also es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Fist und Jedi. Ich habe das jetzt erst verstanden. Und das ist mir halt durch den 9. Teil nochmal ein bisschen bewusster geworden. Mich hat der Fanservice, ich bin ja auch nicht so gut im Erkennen drin, weil ich jetzt nicht so der Mega-Star-Wars-Fan bin, nicht gestört. Ich bin immer froh, wenn ich was rausgefunden habe. Ich habe immer gesagt, oh, hier ist es doch Luke Skywalkers Schiff gewesen und so weiter und so fort. Oder Han Solo macht nochmal einen Winke-Winke zwischendurch. Also es war eigentlich ganz nett. Ich hätte noch einen Vorschlag für dich, weil ich jetzt nachher, ich bin schon gespannt auf deine storytechnische Analyse. Ich hätte noch den Vorschlag, mein Kumpel, der mit mir im Kino war, der würde auch gerne mal seinen Eindruck mit rausschildern und bringt vielleicht eine neue interessante Komponente mit. Wenn du Interesse hast, dann kannst du mir das, also das wird wahrscheinlich jetzt hier rausgeschnitten, was ich jetzt noch nicht so mit reingebe, müsste dann, oder auch nicht, wir sind ja hier offener Podcast, du kannst ja überlegen, ob du das, was mein Kumpel gesagt hat, dir du mit in die Folge mit reinnehmen willst. Ich leite es mal mit weiter, dann kannst du dir noch eine weitere Meinung dazu anhören. Und ja, vielleicht gibt ihr uns noch neuen Input. Und dann bin ich gespannt auf deine Auflösung, was storytechnisch denn so dich so gestört hat. Übrigens, du hast ja die Frage gestellt, ob ich mal reingehen würde. Ich würde es mir wahrscheinlich eher auf Amazon oder auf Netflix angucken. Netflix wird wahrscheinlich nichts mehr in diesem Leben, weil die ja mit Disney sozusagen im Clinch liegen. Aber wenn es auf Amazon zum Beispiel zu kaufen oder sowas gibt, dann bin ich nicht abgeneigt, den 9. mir noch anzugucken. Ich bin im Moment ganz scharf drauf, mir den 8. nochmal anzugucken, weil ich das Gefühl habe, der 8. hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich möchte das nochmal bestätigen. Ich glaube, ich gucke mir nochmal 8 an. Okay, Steffen, dann bin ich jetzt schon gleich gespannt, was bei dir passiert. Und jetzt kommt erstmal einer meiner besten Kumpel, heißt Arsch, und der war mit mir in dem Kino. Und dann kann der mal erzählen, wie der es empfunden hat. So, ja, hier kommt meine Meinung zu Star Wars 9. Den haben wir uns ja gestern im Kino angeschaut. Und ja, einen Tag danach, nach wie vor, finde ich, ist es ein sehr unterhaltsamer Film. Es hat Spaß gemacht, den zu gucken, von Anfang bis Ende. Es ist Popcorn-Kino durch und durch. Und das mal vorweggenommen, also es ist ein guter Film, keine Frage. Ich habe das Gefühl, ich muss ja auch zugeben, ich bin nicht der riesengroße Star Wars-Fan. Ich kenne alle Teile, aber ich muss zugeben, ich habe so die ganzen Spin-Offs und die ganzen anderen Sachen habe ich nicht gesehen. Werde die auch irgendwann mal nachholen. Also ich bin nicht derjenige, der sofort sich nach neuen News sich erkundigt und was da jetzt Neues dann kommt an Star Wars. Ich verfolge das und dementsprechend habe ich auch ein Gefühl, dass dieser Film speziell halt für die Fans gemacht ist, auch wenn es wiederum Fans gibt, die diesen Film nicht so mögen. Also es ist ein Film, der so oder so immer polarisieren wird. Was kann man noch sagen? Also wie gesagt, der Film an sich war, also die schauspielerische Leistung, alles sehr gut. Mir hat vor allem Adam Driver gefallen, der Kylo Ren gespielt hat. Also auch vor allem die charakterliche Weiterentwicklung und den Konflikt, mit dem er ausgesetzt ist. Also es war immer sehr interessant, gerade wenn er zu sehen war. Das fand ich schon sehr schön und sehr, sehr spannend. Genau wie Daisy Ridley. Sie war auch nach wie vor sehr gut. Alle Schauspieler, die da mitgemacht haben, kann man nichts sagen. Das Einzige, was man dem Film so ein bisschen ankreiden kann, ist, dass vielleicht die Story eher etwas durchschnittlich ist. Da muss man natürlich sagen, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, gerade das ist jetzt das Finale, das ist der Film, der eine ganze Saga, eine ganze Generation an Filmen mehr oder weniger abschließt. Und dafür muss man halt auch dementsprechend gucken, ist der Film mit der Story eher vielleicht etwas durchschnittlich? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, so einen Tag danach ist der mir jetzt nicht mehr so krass im Gedächtnis geblieben. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und ja, vielleicht hatte man, sage ich mal, von Anfang an ein bisschen das Gefühl, oder beziehungsweise man hat vielleicht von den, wenn man so mal die Perspektive der Filmemacher sich mal hinterfragt oder sich anschaut, dann denke ich mal, hat man vielleicht insofern zu viel gewollt, zu viel vielleicht für die Fans versucht zu machen, indem man halt etliche Situationen wieder aufleben lässt, ja, so dass vielleicht ein bisschen too much das Ganze war und dementsprechend vielleicht so die Grundstory so ein bisschen, naja, abhanden gekommen ist. Ansonsten, wie gesagt, ich mag den Film nach wie vor. Es ist ein guter Film, es ist ein unterhaltsamer Film. Ich werde ihn mir auch bestimmt irgendwann, wenn er mal im Streamdienst irgendwo verfügbar ist oder wenn ich mal Lust habe, nach und nach alle Star Wars Filme zu gucken, ist es definitiv ein Film, wo ich sage, ist gut, hat Spaß gemacht und ja, fand ich sehr unterhaltend. Hallo Basti. Erstmal alles Gute zum Geburtstag. Heute muss ich das aufnehmen. Hast du nämlich Geburtstag und ja, das feiern wir doch heute mal. Ne? also du feierst wahrscheinlich heute. Lass dich ein bisschen verwöhnen und ja, lass dich ein bisschen hochleben. Ich tu's von hier aus. Ja? Ich lass dich mal hochleben. Dreimal hoch und so weiter. Ich fange jetzt hier nicht an zu singen. Ich möchte hier niemanden verschrecken. kurzes Dankeschön erstmal an deinen Freund, mit dem du im Kino warst, dessen Namen ich jetzt bei deiner Aufnahme leider nicht so ganz verstanden habe. Müsstest du mir bitte nochmal sagen. Also auf jeden Fall vielen Dank an ihn. Und ja, ich möchte auch so ein bisschen mit an seine Aussage anknüpfen, dass er so ein bisschen die Story belanglos fand. Das fand ich nämlich auch. Also ich hatte auch genauso diesen Eindruck und vielleicht, ich habe da noch so ein bisschen ein anderes Wort dafür. Man könnte dazu sagen, dass es gefällig ist. Dass die Story sehr gefällig ist. Also das heißt, sie soll halt möglichst allen gefallen. Ja, man möchte jetzt da nicht mehr anstoßen, groß. Das Problem ist, oder anecken, ja. Das Problem ist halt, dass Episode 8 bei vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, nicht so gut angekommen ist. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Also, mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Da geht es mir wiederum wie dir. Aber, ja, wie gesagt, er hat ja die Star Wars-Fans. Ja, in dem Fall habe ich da immer so ein Problem damit mit dem Begriff, aber egal. Sehr gespalten, ne? Weil, naja, diese doch etwas humorvollere Herangehensweise zum Teil, die der Rian Johnson da hatte, naja, die ist halt nicht bei allen gut angekommen. Auch so, es gab so gewisse Kritikpunkte, wie geht Luke Skywalker mit seinem Lichtschwert um, mit dem Vermächtnis der Jedi und so weiter und so fort. Ne? Also das sind alles so Punkte, ja, die wurden kritisiert. Einerseits haben sich viele bei Episode 7 beschwert, ja, das ist auch zu gefällig, das ist zu viel Fanservice, das ist zu viel. Wir kopfern Episode 4 nochmal ab. Dann macht hier der Rian Johnson eine Weiterentwicklung des Ganzen, entwickelt auch die Charaktere mal weiter, weil nicht jeder Charakter bleibt so, wie er ist. Also am Anfang, in jungen Jahren, ne? Luke Skywalker ist halt in jungen Jahren eventuell komplett anders, als er das nun im Alter ist, mit einer gewissen Zeit in einer, ja, Abstinenz von allem irgendwo, in der er sich befunden hat. Und wie gesagt, auf dem Weg dahin, das sieht man ja dann in den Rückblenden, hat er ja dann auch nochmal ein bisschen was erlebt. Also das heißt, er hat das Kind seiner Schwester und seines besten Freundes im Grunde aufgezogen oder wollte ihn zum Jedi trainieren und der wandert auf die dunkle Seite. Und dass der dann irgendwann eventuell auch mal keinen Bock mehr hat, sich so richtig auf diesen ganzen Jedi-Kram einzulassen, werde ich jetzt als konsequente Weiterentwicklung, die man so machen kann, sehen. Also ob man sie so machen muss, ist die andere Sache, aber es ist zumindest mal eine Weiterentwicklung. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal wieder bemerkenswert. Ja. Zu diesem Thema, ja, Story-Weiterentwicklung, wie es jetzt Abrams gemacht hat. Also kurz zur Wiederholung nochmal. Episode 7 war von J.J. Abrams Regie geführt und auch am Drehbuch beteiligt gewesen. Dann bei Episode 8 war es halt Rian Johnson, ebenfalls Drehbuch als auch Regie. Also Drehbuch immer in Teilen, ne? Das stimmen die natürlich nicht alleine, die haben dann noch immer ihre Schreiber dabei, aber sie haben da ihren Einfluss auf jeden Fall. Und bei Episode 9 wieder J.J. Abrams. Nun sieht man da so ein bisschen, okay, Episode 7 geht eindeutig in eine gewisse Richtung. Da wird ein gewisser Snoke angeteasert, der vorgestellt, noch nicht mal persönlich, sondern so als Riesenprojektion, als übermäßig große Projektion sogar, dunkle Bedrohung, ja, und ja, mystisch, und wird dann im nächsten Teil in Episode 8 auf einmal knallbunt dargestellt, ja, komplett im Gegenteil, und wird auch direkt mal wieder rausgenommen aus der ganzen Geschichte und einfach mal hops genommen. Ja. Und in Episode 9 nun hat eben J.J. Abrams die schwere Aufgabe, das dann wieder alles in Einklang zu bringen. Ja, warum habe ich den erst groß vorgestellt, wenn er mir dann doch weggenommen wird? Irgendwie waren dann doch nur Klone, ja, die irgendwie ablenken sollten vom eigentlichen großen Drahtzieher. Naja, also alles ein bisschen konstruiert. Dieses Konstruierte ergibt sich halt daraus, dass diese beiden offensichtlich, so hat es hier den Anschein zumindest, nicht miteinander gesprochen haben und sich irgendwo abgestimmt haben. Jeder hatte so seine eigene Vision von Star Wars. Ja? Und das, ja, das merkst du dann halt bei dieser Trilogie auch. Bei den beiden Trilogien davor hatte halt immer einer die Hand drüber, nämlich George Lucas. Und zwar war der jetzt auch hier noch so in beratender Position irgendwie mit dabei, aber hatte im Endeffekt nichts mehr zu entscheiden. Ja? Und das merkst du halt. Ja? Wenn du dann zwei Regisseure hast, die sicherlich auch ein gewisses Ego haben und ein gewisses künstlerisches Verständnis und eine gewisse Herangehensweise an diesen Stoff, mit dem sie ja beide irgendwie wahrscheinlich auch aufgewachsen sind. Und jeder hat vielleicht ein bisschen was anderes toll gefunden an Star Wars. Ja, da hast du dann halt irgendwo ein Problem, wenn sich beide offensichtlich, und das, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, aber eine, die man da irgendwo auch spüren kann, letztlich nicht miteinander gesprochen haben. Wenn sowas passiert, dann entsteht halt dann halt nun mal das, was wir jetzt haben. Ne? Und ja, wie gesagt, ich will das alles, das klingt alles immer schlimmer, als es ist. Ich halte ihn immer noch für einen soliden Film. Ja, es ist, wie dein Kumpel gesagt hat, bestes Popcorn-Kino, beste Unterhaltung, aber eben auch nicht mehr. Und da bin ich auch wiederum bei ihm. Am nächsten Tag hatte ich das Gefühl, okay, warst in einem Star Wars, aber erinnerst dich eigentlich nicht mehr dran. Das war bei Episode 8 noch ein bisschen anders. Und bei Episode 7 auch. Ja, also so dieser große Abschluss, der da halt mit Episode 9 passieren sollte, ist da so ein bisschen ja zu gefällig geworden, ohne sich groß was zu trauen. Große Auflösungen gab es jetzt auch nicht. Oder die es gab, die waren halt irgendwie so, naja, herbeikonstruiert, ne? Verwandtschaftsverhältnis von Rey, sage ich dazu nur. Oder ja. Dass dann der große Imperator da war, haben sie ja im Grunde auch schon im Lauftext vorne irgendwo mal, also im Lauftext, im typischen Star Wars Lauftext verraten. Ja, Wir müssen das jetzt alles da reinbringen in die Story. Also schreiben wir doch schon mal die Hälfte in den Lauftext. Hä? Oh. Und dann geht es ja auch Knall auf Fall weiter. Ne? Also dann ist ja, die Handlung ist wahnsinnig dicht in dem Moment und in dem Film. Natürlich nicht langweilig zwischendrin, weil du hast überhaupt keine Zeit mal durchzuatmen, aber irgendwie alles zu holterdiepolter irgendwie dann auch. Und der Imperator war ja auch schon, haben sie auch schon im Grunde mehr oder weniger verraten, als sie dem Darsteller halt bei einer Ankündigung eines neuen Trailers, bei der Präsentation eines neuen Trailers, dann auch noch die Bühne gegeben haben, überlassen haben. Und da hat man ja sein Lachen schon im Trailer gehört. Ich glaube, das war der zweite Trailer oder der erste ganz lange. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es war nicht ganz das erste, was man davon gesehen hat, aber es war entweder der erste ganz lange Trailer, wahrscheinlich war es der, ja. Und da hat man ihn halt schon lachen hören und dann stand er ja auch auf der Bühne, das ging ja auch viral. Und damit war eigentlich klar, okay, irgendwas muss der damit zu tun haben. Naja, gut, also ich, wie gesagt, ich bin nach wie vor, ich finde den Film nach wie vor ganz unterhaltsam und gut, aber eben auch nicht das Herausragende, was man vielleicht erwartet hätte für so einen Abschluss von so einer großen Saga. Weil es ist jetzt nicht nur der Abschluss dieser Trilogie, sondern im Grunde der Abschluss dieser ganzen Skywalker-Saga. Und dazu ist es dann eigentlich zu belanglos. Ne? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Mehr können wir uns erhoffen. Oder mehr können wir auch schon haben. Es gibt nämlich noch zwei Star Wars-Themen, die so ein bisschen parallel dazu laufen. Zu der ganzen Sache. Vielleicht kommst du ja selber drauf. Das eine ist so ein bisschen auch viral gegangen, weil wir leider hier in Deutschland so, was die Veröffentlichung angeht, etwas benachteiligt sind. Das als Hinweis. Und das zweite ist etwas, was ich mir jetzt nach dem Star Wars Film dann, sei es aus einem leichten Frust heraus vielleicht, und gepaart mit einem trotzdem doch noch kleinen Anflug von Hype, komische Kombination, aber ja, dann doch noch gekauft habe. Was heißt doch noch? Ich hatte es eh vor, aber habe dann mich durch den Film wieder dran erinnert gefühlt. Auch anderes Medium. Vielleicht kommst du da auch drauf. Nein, kein Comic. Kein Buch. Nichts zum Lesen. Aber überleg doch mal, was könnte das sein? Ansonsten, sag mir doch nochmal, wie hast du ja, diese inhaltlichen Sachen gefunden? Gibt es irgendwas von dem, was ich jetzt gesagt habe, wo du mir völlig widersprechen würdest, wo du sagen würdest, Moment, Steffen, so nicht. Das habe ich völlig anders gesehen. Das hast du völlig falsch verstanden. Dann klär mich bitte auf. Ansonsten, natürlich darfst du mir auch beipflichten, wenn du das möchtest, aber wir diskutieren ja auch ganz gern mal. Also, wie du gerne möchtest. Und ansonsten feier heute erstmal noch schön und ich höre dann wahrscheinlich die Tage von dir. Bis dann. Hallo Steffen, ich hätte eigentlich gerne eine Diskussion mit dir, aber ich kann, also erstmal Dankeschön für die Glückwünsche zum Geburtstag. Jetzt wissen die Leute natürlich ganz genau, wann wir aufnehmen. Am 29. Februar. Nein, egal. Ich kann dir eigentlich nur bei allen Sachen beipflichten. Mir ist gerade so metamäßig eingefallen, warum auch in unserem WhatsApp-Cast jetzt mittlerweile der 9. Star Wars als belanglos erscheint. Weil ich, während ich dir zuhöre, immer mehr das Gefühl so entdecke, so, ich habe gar keine Lust, über diesen Film überhaupt noch großartig zu sprechen. Ich habe viel mehr Bock mit dir über den 8. Teil zu sprechen oder deine interessante Einsicht zum Thema der ersten 3 Star Wars Filme, also wirklich 1, 2, 3 und nicht 4, 5, 6. Weil du hast eine Meinung durchgegeben über 1, 2, 3, die ja sehr aneckt bei vielen, aber jetzt kommt es. Ich sage viele. Und das ist schon das Problem auch diesem Teil. Kann es sein, dass, damit nehme ich uns beide mit rein, dass man sich bei seinem Kritikverständnis von Filmen oder sowas oder von seinem Spaß, den man mit einem Film hat, sehr von einer Gruppe, wie hast du schon gesagt, Star Wars Fans wirklich krass leiten lässt. Also diese wirklich krasse Manipulatoren. Manipulation ist jetzt ein bisschen hart formuliert. Mir fällt gar kein besseres Wort ein, weil ich sehe es genauso wie du. Beim siebten haben sie alle gesagt, oh, zu wenig Neues. Dann haben sie beim zweiten Film gesagt, zu viel Neues. Und beim letzten haben sie wieder gesagt, zu viel Neues. Und das lustigerweise auch noch bei denselben Regisseuren. Ich finde das super interessant, weil ich glaube, du wirst für diese Leute den wahren Kern nicht mehr treffen. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass sich Luke Skywalker in den Teilen weiterentwickelt hat oder in den Jahren danach, finde ich super. Weiterentwicklung, man muss einfach heutzutage damit klarkommen, dass Weiterentwicklung auch realistisch ist. Wenn du keine Weiterentwicklung haben willst, dann musst du dir, glaube ich, einen Cartoon zum Beispiel angucken oder eher ja, Kinderfernsehen. Das ist ein bisschen abfällig so gesagt, Kinderfernsehen, aber du hast ja da Darsteller, die ja vor allem immer gleich sind. Und das noch nicht mal. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Frau Big Bang Theory die neuesten Sachen geguckt auf Amazon Prime und mir gedacht, die Serie hat sich auch schon krass geändert. Die Charaktere, die haben sich jetzt nicht so krass verändert. Also natürlich gibt es diesen Sheldon oder da. Den Sheldon, der immer dieses leicht sturig hat, das hat er auch alles immer noch, aber ist nicht mehr so krass wie früher. Also auch der hat sich entwickelt bei einer sogenannten Sitcom, bei der man eher davon ausgeht, dass die Leute sich, glaube ich, weniger entwickeln. Siehe Al Bundy zum Beispiel. Der hat sich eigentlich in seiner Schluffigkeit nie weiterentwickelt. Nur die Serie drumherum wurde irgendwie so ein bisschen weird. Dasselbe Spiel wie bei Roseanne. Nun, langer Bogen zurück. Ich glaube, man kann es diesen Fans nicht recht machen. Ich kann es nachvollziehen, dass man sich überlegt, okay, das ist mein Luke Skywalker. Der war immer super der Prophet und hinterher und sowas. Deswegen gucke ich ja zum Beispiel, lese ich zum Beispiel gerne Stephen King-Romane, weil da sich die Charaktere auf jeden Fall immer weiterentwickeln und der Punkt der Weiterentwicklung auch immer interessant ist. Dort ist es natürlich aber so, dass man immer den Weg mitverfolgen kann. Bei Luke Skywalker war es jetzt so, die 4, 5 und 6 ist erschienen und 7, 8 sieht man erstmal ihn wieder und man ist natürlich auf dem Stand, dass man sagt, den letzten Luke Skywalker, den ich offiziell kenne, das ist hier der Luke Skywalker von 4, 5, 6. Frag mich nicht, warum ich gerade den Dialekt bekomme. Das finde ich, natürlich entwickelt sich eine Person weiter, vor allem wenn er solche krasse Sachen durchgemacht hat. Ist ja auch viel interessanter. Stell dir vor, er wäre immer noch der Superheld für die gute Seite, der keine Zweifel oder sowas hat. Wie boring wäre denn Luke Skywalker? Oder was haben sie sich denn gedacht, dass er jetzt so ein Überheld ist? Ich meine, im Teil 8 hat er auch eine coole Performance einfach. Neben, glaube ich, den Stellen, ich weiß nicht, ob das bei meiner letzten Textnachricht gesagt habe, Sprachnachricht gesagt habe, dass er natürlich Milch aus einer Kuh von einer Zitze, glaube ich, im achten Teil trinkt, was mir eigentlich scheißegal ist. Aber Entschuldigung, dieses Aufeinandertreffen zwischen Kylo Ren und Luke Skywalker war 100-mal geiler als die mehrfachen Aufeinandertreffen von Kylo Ren und Ridley. Oh, ich vergesse da. Es ist furchtbar, dass ich den Namen von der vergesse. Es tut mir leid. Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Es ist ja irgendwann uninteressant, wenn die beiden Personen immer wieder sich schon in Gedanken fetzen, dann zweimal noch nacheinander sich immer wieder treffen und vielleicht sogar ein drittes Mal. Und du denkst so, ja, gut, haben wir eigentlich schon alles so ein bisschen miteinander geklärt, ne? Ist jetzt immer nur wieder dasselbe. Und beim achten Teil war es so, bis Kylo Ren und Luke Skywalker sie getroffen haben, wurde die Geschichte so ein bisschen aufgearbeitet von denen und was passiert ist und man sich überlegt hat, boah, wie krass, wie wir das aufeinandertreffen und dann wurde es auch noch krass. Also die typische Western-Motiv, wir treffen uns um 12 in der Stadt und schießen gegenseitig aufeinander. Super gut gemacht. Ich bin immer noch totaler Verfechter von der 8, weil er einfach Sachen anders gemacht hat, frischer gemacht hat und mich hat auch der Humor nicht gestört. Das habe ich, glaube ich, meiner eigenen Familie gehört. Mein Vater hat zum Beispiel auch gesagt, nee, so lustig war Star Wars früher halt einfach auch nicht. Ja, aber muss alles immer gleich bleiben? Wenn es einem nicht gefällt, dann würde ich sagen, Fans, guckt doch einfach 4, 5 und 6. Die nachfolgenden Teile machen doch nichts kaputt. Wir fixieren uns, glaube ich, viel zu sehr immer auf das, was am Ende irgendwie noch da dran kommt, anstatt den Weg. Ich meine, 4, 5, 6 ist doch ein lustiger Take. Und ich habe die Filme mir letztens nochmal angeguckt. Die sind so gut gealtert, finde ich jetzt auch nicht. Muss ich jetzt einfach mal sagen, ist meine ehrliche Meinung. Und sag mal so 1, 2, 3, wenn ich mir die angucken würde, die wären wahrscheinlich noch schlechter gealtert wegen der CGI-Sache da und sowas. Aber ich finde, viel jetzt in einen Topf geworfen. Ich habe mir eine Frage für dich überlegt oder eine Anregung, über die ich selber nachdenke, weil du ja auch viel von inhaltlichen Sachen erzählt hast. Ich gebe dir recht, jetzt wo du sagst, ist das alles so ein bisschen aneinander getackert. Bei mir ist das so, da ja immer Abstand zwischen den Filmen ist, vergesse ich leider meistens so viele Details aus den vorigen Teilen. So hat mir zum Beispiel eine Freundin gesagt, dass er Lukes Schwert, was er übrig gelassen hat für Ridley, die falsche Farbe hat. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist mich eigentlich ein Scheiß, ob was die falsche Farbe ist. Das macht doch jetzt auch nicht für mich den Film kaputt. Was mir direkt aufgefallen ist, was ist eigentlich mit dem kleinen Jungen mit dem Schwert aus dem achten Teil? Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Wo war der? War der da? Habe ich den nicht mitbekommen? Das fand ich. Das ist das Einzige, was mir noch wirklich so hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, so, ach, der spielt noch irgendwie eine Rolle oder so. Der kam doch gar nicht vor, oder? Täusche ich mich. Naja, meine Frage, die darauf hinleitet, ist, oder meine Anregung ist so, wie hätten wir es anders gemacht? Wir reden natürlich aus der kritischen Seite, wie wir es empfinden oder sowas. Und ich habe mir gerade überlegt, man hat immer gesagt, 4, 5 und 6, und als dann 1, 2 3 und 3 kam dazu, hat man immer gesagt, es ist die Geschichte rund um Darth Vader, den Vater von Luke Skywalker. Ne? Weil 1, 2, 3 erzählt wirklich die krasse Geschichte. 4, 5 und 6, das Aufeinandertreffen von Vater und Sohn. Und jetzt bei dem 7, 8, 9 ist ein Teil dieser Geschichte, die sie erzählen, gleichzeitig Beendigung der Saga des Sohnes und ein Ansatzpunkt für neue. Warum hat man denn nicht einfach nur einen Abschluss gewählt, anstatt jetzt nochmal zu sagen, ah, okay, das ist jetzt die Zukunft, die noch danach kommt. Was meine ich damit? Was wäre, wenn zum Beispiel, und da kannst du natürlich jetzt auch wieder sagen, das ist totales Fanpleasing, aber Darth Vader wiedergekommen wäre. Nicht der Original Darth Vader, nicht der Vater von Luke Skywalker, sondern die Figur, indem sich Kylo Ren einfach eine neue Maske gemacht hätte. Und dann hätte man sagen können, 7, 8, 9 ist das Vermächtnis von Darth Vader, so wie er es wahrscheinlich gewollt hätte. Und wir hätten Luke Skywalker noch eine größere Rolle geben können, indem er merkt, okay, da will jemand unter dem Banner meines Vaters das Werk fortführen, was mein Vater gar nicht gut fand, weil der Helm von Darth Vader kam ja immer wieder in den Teilen vor. Also als klar, da wäre vielleicht nicht der Raum großartig gewesen, um vielleicht neue Sachen mitzuerzählen, weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt mal gerade so eine Idee. Was wäre, wenn Darth Vader wieder aufgetaucht wäre? Wäre das Fanpleasing gewesen? Und ja, also was hättest du dir vorstellen können? Was würde dir so storytechnisch einfallen, was dich erfreut hätte? Und zu deiner Frage, um welches Medium es sich dreht, was du jetzt noch zum Thema Star Wars dir angetan hast, kann ich leider sehr schnell beantworten, weil ich deinen Post gelesen habe. Du hast dazu was gepostet. Es geht um Star Wars Fallen Order und da kannst du gerne im Anschluss nach meiner Frage mal ein bisschen darüber berichten. Hat das so ein bisschen Dark Souls-Anleihe, ne? Also ist das genauso bockschwer wie alle anderen? Ja, mit diesen und weiteren Fragen, Steffen, frage ich dich jetzt, warum reden wir eigentlich nicht mehr über die Neuen? Die Antwort kennst du eigentlich schon. Was hättest du dir vorgestellt, was bei 7, 8, 9, wenn du es hättest unter deinen Fittichen gehabt, hätte passieren sollen? Und erzähl mal deine Meinung zu Star Wars Fallen Order. Ich bin gespannt. Hallo, Basti. Ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt immer bei unserem Podcast Ping-Pong, an dem ich mir irgendwann mal Notizen machen muss. Das ist jetzt zu weit. Ich hoffe, ich kann gleich noch alles lesen, weil ich das auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel hier gemacht habe. Aber ja, gehe ich doch mal ein bisschen auf die Punkte ein. Erstmal eine kleine Korrektur meinerseits. Du sagst immer Ridley. Tatsächlich heißt der Charakter, der weibliche Hauptcharakter natürlich Rey. Aber Ridley ist nicht ganz falsch, weil sie wird gespielt von Daisy Ridley. Also vielleicht hast du es deswegen durcheinander gebracht. Ja, also eigentlicher Name viel kürzer. Und ja, genau, das ist Ray. Also nochmal ganz kurz, komme ich doch nochmal zu Episode 9. Tatsächlich, weil du auch gerade das angesprochen hattest mit dem Darth Vader, den du dir da irgendwie gewünscht hättest oder dir das hättest vorstellen können. Der war wohl tatsächlich in einem früheren Drehbuchentwurf, hat eine Rolle gespielt, eine größere. Also nicht bloß in Form des Helms, wie wir es jetzt schon gesehen haben, sondern tatsächlich in Persona, allerdings nicht so, dass er irgendwie zurückgekommen wäre oder von jemand anders hätte sich als Darth Vader ausgegeben oder sein Erbe angetreten, sondern tatsächlich hätte Kylo Ren sich wohl in einer Art Traumsequenz mit ihm duelliert. Ja, diese Idee gab es wohl irgendwie. Das habe ich jetzt in irgendeinem Bericht über Star Wars nochmal gesehen. Ja, ob da was dran ist, keine Ahnung, kann man hinterher immer sagen, ne? Immer behaupten. Lässt sich jetzt schlecht nachvollziehen, weil es halt nicht im Film drin war, aber es war wohl so geplant, so sagt man zumindest. Ansonsten gab es natürlich von den ganz offensichtlichen Sachen wie der Rückkehr vom Imperator selbst noch genug Fanservice drin, ne? in Episode 9. Also das ist dieser Vorwurf, der dann immer mal wieder kommt, den du ja auch zitiert hast, dass alles neu, stimmt halt nicht. Also es ist genug, immer noch drin, ja, im neunten Teil. Und zwar, also wie gesagt, abgesehen von dem ganz offensichtlichen halt auch, gibt es so kleine Sachen, ja, also da wird zum einen mal auf Episode 7 ganz deutlich referenziert, als halt Kylo Ren nochmal Han Solo sieht in einer Traumsequenz, ja, und mit ihm nahezu das identische Gespräch führt wie in Episode 7, nur halt mit anderem Ausgang. Und der Ausgang ist ja auch schon wieder eine Referenz auf die alte Trilogie, die erste Trilogie, die Originaltrilogie, sagen wir es mal so. Denn da gibt's ja die Szene, als Prinzessin Leia ihm ihre Liebe gesteht und sagt, ich liebe dich, und er antwortet, ich weiß. Und Ben ist nun mal der Sohn von, nicht dein Ben, sondern Ben Solo ist ja nun mal der Sohn von Han Solo und hat auch für seine Probleme das auszudrücken, das Ganze. Und er umschwurbelt das mit so ein paar Worten und sagt dann Dad und er antwortet einfach nur, ich weiß. Und das ist doch eine herrliche Referenz. Also als ich das festgestellt habe, da hatte ich dann tatsächlich, das war eine der wenigen Szenen, wo ich dann mal ein bisschen Gänsehaut hatte in dem ganzen Film. Das war echt toll. Und am Ende kommen wir dann auch nochmal zu einer Frage vielleicht. Aber machen wir erstmal weiter an der Stelle. Du hast auch eine Meinungsmanipulation angesprochen. Und zwar, und jetzt komme ich mal mit einem Begriff um die Ecke, den ich eigentlich ganz gern mag, um eben ein bisschen zu unterscheiden. Also es gibt natürlich Star Wars-Fans. Es gibt, ich sage jetzt mal, die gemäßigten Star Wars-Fans, ja, die das zwar vielleicht alles nicht so gut finden, aber dann auch sich dann nicht weiter groß zu äußern und sagen, okay, ich gucke mir halt meinen 4 bis 6 weiterhin an, ja, und das ist mein Star Wars und damit bin ich absolut froh. Ja, die gibt es ja auch. Also das, was du dir praktisch als Wunschgedanken vorgestellt hast. Und dann gibt es aber ja diese toxischen Star Wars-Fans, nennen wir es einfach mal so, die dann alle schlecht reden müssen, bis hin zu Übergriffigkeiten auf die Darsteller, die ihnen dann nicht passen. Das gab es ja auch, ne, in der Vergangenheit eben mit der Rose-Darstellerin oder noch weiter zurück in der Vergangenheit mit dem Darsteller von Jar Jar Binks, der sich dann auch tatsächlich das Leben nehmen wollte, fast. Es auch getan hätte, als schon auf der Brücke stand und es dann aber doch nicht gemacht hat, hat er dann vor einiger Zeit jetzt mal öffentlich gemacht. Und ja, so weit geht das dann. Ne? Und damals war das mit dem Internet noch gar nicht so groß. Ja? Es ist heutzutage noch viel schlimmer. Ja? Also wie gesagt, die Rose-Darstellerin hat ja auch ihren Instagram-Account zumindest mal zeitweise gesperrt oder ihren Twitter-Account, ich weiß es nicht, einen ihrer Social-Media-Accounts oder vielleicht auch alle, weil einfach die Übergriffigkeiten zu groß wurden und ja, bis hin zu Morddrohungen und so ein Schwachsinn. Und da hört dann bei mir das Fansein einfach auf und deswegen bezeichne ich das dann schon als toxische Fanatiker, ganz einfach. Ja, Fan ist halt immer so ein Begriff, der leider auch so ein bisschen von Fanatismus kommen kann oder dahin führen kann. Und das ist halt bei Star Wars, wie beim Fußball ja auch oft, nun mal gegeben. Ja. Das ist halt bei solchen ja, popkulturellen Inhalten wird das leider immer schlimmer und oder zumindest sichtbarer. Vielleicht war es immer schon so schlimm. Ja? Wir haben es noch nie mitbekommen, weil das Internet früher einfach nicht da war. Oder ja, oder es wird jetzt einfach dadurch, dass jeder jetzt seine Meinung rausblasen kann und auch noch denjenigen oder diejenige direkt anschreiben kann, noch schlimmer. Ja? Also, naja. Deswegen kurz nochmal dazu, ob ich mich ja von der Meinung solcher Leute manipulieren lasse. Nö, ganz einfach nicht, weil das sehe ich überhaupt nicht ein, da habe ich keinen Bock zu. Ich will mir dann immer mein eigenes Bild machen. Und ja, ich bin ja auch Jar Jar Binks-Fan. Ja, also ich mochte den immer ganz gern. Ganz gern, ist gut gesagt. Das ist eigentlich mein Lieblings-Star Wars-Charakter. Und ja, damit macht man sich natürlich auch nicht unbedingt beliebt, aber was soll's. Es ist halt mein Ding, ja? Wenn ich von Star Wars gern mag und wenn nicht. Und ja, das ist halt meine Vorliebe bei Star Wars. Ja? Wenn jemand den nicht mag, kann er damit leben, aber er muss dem guten Mann eventuell nicht unbedingt mit dem, mit dem Mord drohen oder sowas. Ne? Naja, gut. Weil kaputt macht er, und da bin ich wiederum bei dir, im Endeffekt auch nichts. Ja? Denn 4, 5 und 6 gibt es weiterhin. Also die kann man sich immer wieder angucken. Man kann sich die DVDs sogar, ohne dass man sie zurückspulen muss, direkt nochmal von vorn angucken. Wahnsinn, was heutzutage alles geht, ne? Also da ist nichts kaputt. Die DVDs wurden nicht zerstört. Die VHS-Kassetten wurden nicht zerstört von damals, was auch immer ihr für Datenträger nutzt. Es gibt es sogar als Streaming. Also es ist alles da. Ihr könnt es euch angucken, so oft ihr wollt. Es ist nichts kaputt gegangen. Ja, das ist immer so meine Grundmaxime bei dem Ganzen. Wenn jemand sagt, das macht mir jetzt aber mein Ding und Ding und Ding. XY, hier einsetzen, Titel, kaputt, ne? Nee, macht's halt überhaupt nicht. Das Zeug ist da. Es wird ja nicht mit Veröffentlichung von 7, 8, 9, wird ja jetzt 4, 5 und 6 nicht gelöscht. Oder mit 1, 2 und 3. Also ist alles Käse. Ne? Und bei 1, 2 und 3 hätte man es vielleicht noch ein bisschen so drehen können, weil es ja letzten Endes auf 4, 5 und 6 hinleitet, aber selbst da muss ich sagen, guck halt einfach die Prequels nicht, wenn sie dich nicht interessieren. Ja? Wenn die für dich irgendwas Belangloses haben oder irgendwas, wenn der alten Jar Jar Binks dabei ist, der dir nicht passt, dann guck's halt einfach nicht. Dann guck dir 4, 5 und 6 an, so wie du es dir damals angeguckt hast, und fertig aus. Ja? Alles andere ist dann Schwachsinn. Blödsinnsargument. Ja. Naja, gut, ich steigere mich gerade rein. Ich muss mal versuchen, wieder ein bisschen runterzukommen. Deswegen kommen wir doch mal zum Humor in Episode 8. Ich rede auch schon wieder fast viel zu lang, aber ich habe noch ein paar Themen. Humor in Episode 8, deswegen ganz kurz, finde ich auch völlig in Ordnung, das Maß. Humor gab es ja letztlich auch in der alten Trilogie schon und auch in der Prequel-Trilogie schon. Also Humor war immer Bestandteil von Star Wars, das ist jetzt nichts Neues. Ja, man kann natürlich sagen, ist es vielleicht in Episode 8 ein bisschen übertrieben. Kann man, muss man nicht. Also ich finde es nicht übertrieben. Es hat auch da, wie in allen anderen Star Wars Filmen übrigens auch, eine meiner Meinung nach recht gelungene Mischung aus Humor, als auch Drama und Action und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kommt keiner zu kurz. Ja. Auch zu Teil 8 noch eine kurze Ergänzung. Der Junge hatte am Ende kein Schwert. Das kriegen die ja erst, wenn sie dann irgendwann mal Jedis werden. Nee, er hatte einfach nur, er hatte offensichtlich eine Verbindung zur Macht und hatte einen Besen an sich rangezogen. Das war das Einzige, was man gesehen hatte. Was natürlich ein bisschen drauf geteasert hat, sieht man davon jetzt vielleicht noch in Episode 9 irgendwas, da gebe ich dir recht. Man hat so ein bisschen drauf gewartet. Wird da ein neuer Jedi-Orden gegründet oder was passiert da? Hat halt J.J. Abrams in Episode 9 wieder komplett vernachlässigt, die Szene, weil er sich mit Rian Johnsons Lösung nicht so gütlich getan hat, offensichtlich. Und an der Stelle sieht man es dann halt auch wieder. Und hat dann halt einfach gewisse Sachen, die Rian Johnson wiederum reingebracht hat, der sich wiederum sehr stark entfernt hatte von Abrams Vorgänger, nämlich Episode 7, hat dann Abrams so ein bisschen Kindergarten halt, ne? Also, wenn du mich nicht beachtest, beachte ich dich jetzt auch nicht mehr und da muss ich den Jungen auch nicht mehr erwähnen oder referenzieren, sondern ich mache dann einfach mit meiner Storyline weiter. Ja, so ist das. So erkläre ich mir das. Deswegen, ich habe damit auch fast nicht mehr gerechnet, weil ja Episode 9 dann doch in einen etwas anderen Duktus gehen müsste, wenn man ihn an Episode 7 misst. Ja, also 7 zu 8 hatte ja dann doch schon einen etwas anderen Duktus. Ja, hatten wir ja schon besprochen. Aber das passiert halt, wenn dann unterschiedliche Regisseure dran gehen oder die auch dann gleichzeitig das Drehbuch noch mitgestalten. Passiert sowas. Finde ich jetzt in dem Fall, aber man merkt es auf jeden Fall, dass ja. Dadurch, dass auch Episode 9 ganz einfach so pickepacke voll war, hätte das, selbst wenn er das hätte erwähnen wollen, nochmal irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr mit reingepasst. Auch in das, was er letztlich dann zu Ende erzählen wollte hier. Ne? Weil am Ende bleibt im Grunde Rey übrig. Und was die dann nun macht, jetzt an der Stelle hätte es dann weitergehen können, theoretisch. Da hätte man dann sagen können, okay, oder da kann man jetzt auch noch sagen, okay, die sucht halt jetzt nach neuen Jedi-Leuten. Ne? Also nach einer neuen Generation. Das bleibt jetzt offen. Ne? Dadurch, dass es auch der letzte Teil der Skywalker-Saga in dem Sinne ist, kann man es natürlich immer noch dann so drehen und sagen, okay, sie ist ja eigentlich keine Skywalker, sie hat sich ja jetzt den Namen nur angenommen, letztlich dann. Also mit ihr könnte man tatsächlich noch was machen, aber ich glaube eben, Daisy Ridley hat das auch schon abgelehnt, dass sie weiterhin Star Wars Filme machen möchte. Von daher, wenn, dann wird einfach mal nur noch mal Bezug auf sie genommen, irgendwann in einer Fortsetzung des ganzen Stoffs. Ja. Wenn dann vielleicht ein neuer Jedi-Orden da ist oder so, dass er sagt, hier, den hat halt damals diese Rey Skywalker gegründet. Ja. Naja, gut. Aber das ist dann auch einfach nur Spekulation. Aber so könnte das theoretisch weitergeführt werden. Dann könnte man auch kurz nochmal auf 8 verweisen und sagen, hier, damals hat sich schon angedeutet, es gibt noch Jedi, ja, es sind noch welche da. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Übergang, weil nichts anderem widmet sich eigentlich auch das Spiel Jedi, The Fallen Order, Star Wars Jedi, so rum. Star Wars Jedi, The Fallen Order, genau. Der spielt allerdings nicht nach Episode 9, sondern nach Episode 3. Du weißt ja, die Zeit zwischen Episode 3 und zwischen Episode 4 ist so eine beliebte Zeitspanne für Füllmaterial. Also das heißt, da platziert man gerne mal eine Serie, ne? Zum Beispiel Klonkrieger war das, glaube ich, damals, ne? Und Clone Wars. Wobei, der müsste dann sogar noch davor gespielt haben, ne? Wie war denn das? Nee, danach oder davor? ungefähr zu der Zeit vielleicht, ne? Ja, egal. Also, Klonkrieger war ja der zweite Teil. Ach, jetzt rede ich mich gerade im Kopf und Kragen. Jetzt musst du mich verbessern. Also, aber jedenfalls, was waren dann noch? Star Wars Rebels zum Beispiel gab es ja, die Animationsserie, die dann offensichtlich dazwischen spielt. Ja. Dann gab es früher schon mal Spiele, ja, die dazwischen gespielt haben. Und zwar, das war The Force Unleashed. Sagt ihr das noch was? Gab es auch mal von Electronic Arts. Hatte mir sehr viel Spaß gemacht, weil das eben auch so zwischen der Zeit spielt und der frische Darth Vader quasi sich schon einen eigenen Schüler ranzieht, der auch so ein bisschen hadert mit sich. Ist er jetzt auf der guten Seite oder auf der bösen? Oder auf der dunklen Seite? Auf der hellen Seite oder auf der dunklen Seite? Also, es waren zwei Teile und so ein bisschen in die Richtung dachte ich, geht jetzt Jedi Fallen Order auch, aber geht ein bisschen einen anderen Weg. Also es ist tatsächlich ein junger Jedi, der praktisch der Order 66 war es, glaube ich, die praktisch befohlen hat, alle Jedi-Schüler umzubringen. Dem ist er entkommen und ist ein überlebender Jedi quasi. Und ja, hält sich aber so ein bisschen bedeckt und arbeitet auf dem Schrottplatz. Cal Kestis, glaube ich, ist der Name. Bisschen schwierig auszusprechen. Und wird dann halt bei einer Rettungsaktion seines Kollegen auf diesem Schrottplatz gibt er seine Kräfte preis und muss dementsprechend sich dann von diesem Job verabschieden und gerät an ein kleines Team einer ehemaligen Jedi-Schülerin und eines. Ich glaube, er ist auch ein Schmuggler, der da das Raumschiff fliegt und kommt dann später auch noch einen kleinen nützlichen Droiden dazu. Also ganz putzig gemacht das alles. Und man begleitet eben diesen Cal Kestis dabei, dass er im Grunde sich als Ziel steckt, einen neuen Jedi-Orden zu gründen. Also das ist dann tatsächlich so die Synopsis dahinter. Dann wird das Ganze noch angereichert durch gelegentliche Rückblenden von seiner Ausbildung. Lernt man auch seinen Ausbilder kennen, der vom selben Stamm kommt wie, oder vom selben Planeten stammt, wie einer bei Star Wars Rebels war es, glaube ich, auch. Ja. Ja, also so diese Planetenrasse kam mir bekannt vor, zumindest. Ja. Diese Planetenbewohner, ja. Ja, jedenfalls, das ist so die Synopsis und das ganze Setting von dem Spiel. Und es ist tatsächlich von der Steuerung ähnlich wie damals bei Force Unleashed. Also das ist sehr ähnlich alles. Erinnert mich sehr daran. Also kannst dann auch das Lichtschwert, hast im Grunde fast auch so dieselben Moves dann drauf irgendwann. Kannst das Lichtschwert schmeißen oder irgendwann hast du dann sogar eine doppelte Lichtschwertklinge und du kannst das Schwert dann irgendwann teilen sogar. Also es ist, es wird halt so nach und nach, ne, aufgerüstet. Du bekommst immer mehr Jedi-Kräfte dazu, die bekommt halt über diese Rückblenden, dann erinnert er sich dann immer wieder dran, dass er das ja schon gelernt hat und dass er das sich da jetzt im Grunde praktisch dann dessen wieder bewusst macht, was seine Kraft alles kann und seine Macht. Und das ist das Spiel. Kann ich nur empfehlen, macht wirklich Spaß. Von der Grafik her hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Von der grafischen Umsetzung für die PS4 hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ist manchmal ein bisschen holprig und man sieht es dann doch. Also nicht ganz so flüssig, aber egal. Spielspaß ist auf jeden Fall gegeben und ja, kann ich nur empfehlen. Was wolltest du noch wissen? Was hätte ich anders gemacht für Star Wars 9 oder 7, 8, 9? Ja, nichts, keine Ahnung. Also natürlich hätte ich mir sicher einiges anders gewünscht. Ja. Aber tatsächlich bin ich jetzt, das haben wir ja, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, und das merkt man ja auch immer, dass wir immer wieder mal rausfallen, wo was zeitlich spielt oder wie was genannt wird, ne? Dass wir dann doch nicht so die Experten sind bei Star Wars. Also wie gesagt, ich bin fern, mich da als Fan zu bezeichnen, sondern ich mag die Filme und ich gucke sie gerne und ich habe mich auch drauf gefreut. Aber das war's auch. Ich bin da jetzt nicht so drin, dass ich jetzt hier Lexika zu Hause stehen habe, wo dann alle Star Wars Begriffe drin erklärt sind und ich da alles in mich aufgezogen hätte. Davon weit gefehlt. Also deswegen, ich würde mir da gar nicht anmaßen, irgendwas anders zu machen, weil die Kerle, die es letztlich umgesetzt haben, sind beide Star Wars Fans. Und dann haben sie halt ihre Umsetzung davon gemacht. Ob die jetzt jedem passt oder nicht, ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Jeder Fan sieht es ja anders. Du siehst ja schon, zwischen den beiden gab es da unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen, keine Ahnung, hätte ich es anders gemacht und wie hätte ich es anders gemacht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, bin ich nicht tief genug drin. Ich habe irgendwann mal versucht, ein Green Lantern Drehbuch zu schreiben mit anderen. Und das war auch schon schwierig genug, obwohl wir uns da besser ausgekannt haben als im Star Wars Universum oder ich mich damals zumindest. Und deswegen, ja, was hätte ich anders gemacht? Keine Ahnung. Lass ich mal offen. Der Ansatz mit Darth Vader wäre mir fast ein bisschen zu viel gewesen, wahrscheinlich sogar. Also der auch wohl im ursprünglichen Drehbuch drin war schon. Dein Ansatz, wie du ihn gesagt hast, dass jemand anders praktisch Darth Vader übernimmt oder die Rolle übernimmt, hätte ich interessant gefunden, aber das hätte wahrscheinlich noch mehr zu Schreierei geführt unter den Fans. Das geht ja nicht, das ist ja Blasphemie. Ja, unter den toxischen Fans logischerweise, ja, oder den religiösen Star Wars Fans, wo kann man es auch sehen. Deswegen, bevor ich jetzt mich hier mehr verhasple, nee, sage ich nichts weiter zu, keine Ahnung. Stattdessen tease ich noch was anderes an, weil ich hatte ja zwei Sachen erwähnt, zwei popkulturelle Inhalte, die man hätte theoretisch parallel entdecken können. Das eine, ja, tatsächlich, da habe ich mich verraten, Fallen Order, Jedi, das Spiel, Jedi Fallen Order. Parallel dazu gab es in den USA, und das meinte ich, als ich dachte, wir sind da leider etwas benachteiligt, weil bei uns Disney Plus erst Ende März startet. Also jetzt zwar eine Woche vorverlegt mittlerweile, auf den 24., aber ist trotzdem noch Ende März. Und ja, da kommen wir dann in den Genuss von The Mandalorian. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wäre das für dich ein Grund, mal in Disney Plus reinzugucken? Und würdest du The Mandalorian gucken wollen? Weil da hört man ja vieles drüber und wenn man sich in einschlägigen Blasen auffällt, wie wir das wahrscheinlich tun, da kriegt man ja das eine oder andere schon mal mit und da weiß man, dass besonders ein Charakter aus dieser Serie schon extrem gehypt wurde. Also daran vorbeizukommen, war alles andere als einfach, ganz im Gegenteil, sehr schwierig. Ich glaube, da weiß jetzt mittlerweile jeder, der sich so einigermaßen für Star Wars interessiert, Bescheid, dass es da eben dieses lustige kleine grüne Wesen gibt. Und da müsste ich auch mal von dir, ob du das mitgekriegt hast oder ob das an dir vorbeigegangen ist, weil dann müsste ich dich mal loben, dass das geklappt hat. Aber du hast natürlich den Vorteil, in Anführungszeichen, oder, na doch, es ist ja natürlich ist ein Vorteil, aber weißt, wie ich es meine. Also es ist, du hast ja doch ein paar andere, andere Schwerpunkte im Moment. Einfach. So, bevor ich mich jetzt hier total verhasple, gebe ich wieder an dich zurück. Es ist spät, es war ein langer Arbeitstag. Ich bin etwas durch den Wind, aber ich wollte das jetzt gerade mal noch antworten, bevor ich das wieder so lange vor mir herschiebe. Und deswegen, jetzt bist du dran. Bis denn. Hallo Steffen, ich habe etwas gelernt. Du hast jetzt eine Sprachnachricht von mir bekommen, die die Worte Hallo Steffen beinhaltete. Ich bin ein bisschen säuerlich, denn ich habe nicht gewusst, dass wenn man die Tastensperre reintut, dass es nicht weiter aufnimmt. Ich kotze ab, ich habe gerade sehr lange gesprochen und nicht mehr auf die Aufnahme geguckt. Und dann gucke ich wieder rein und sehe fucking 30 Sekunden und es kommt die Sprachnachricht an den Steffen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen kürzer. Ich versuche meine Gedanken aber nochmal zu sammeln. Du hast 25 Minuten gesprochen, deswegen werde ich dir jetzt nicht auf alle Sachen antworten, weil dann würde ich 50 Minuten sprechen und dann würdest du doppelt so lange darauf antworten und wir würden uns in einem exponentiellen Wahnsinnskreis von Star Wars Dingen drumherum kreisen und in Wirklichkeit entwickeln wir uns schon zu einer normalen Etage 13 Episode, weil wir über Star Wars 9 gar nicht mehr sprechen wollen. Könnte so sein. Ich habe wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten. Ich habe die Frage, wie dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, dass du Jar Jar Binks Fan bist und kannst du das mit Jar Jar Binks, was du da gelesen hast, ein bisschen mehr ausführen? Das finde ich ja richtig krass, dass der sich umbringen wollte. Da siehst du mal, was toxische Fans so alles anrichten. Und dein Hinweis, was toxische Fans sind, finde ich, ich kannte den Begriff, glaube ich, gar nicht so richtig. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Finde ich auch schade, dass man sich mal so an so einer kleinen Minderheit dran orientieren muss. Die sind aber meistens am lautesten, da hast du schon recht. Dann hast du mich zu Star Wars Jedi The Fallen Order gefragt. Vom Spielstory her klingt das richtig gut. Hab gehört, das soll so ein bisschen Dark Souls sein. Also Dark Souls-like, das heißt saubockschwer. Halt im Science-Fiction-Universum. Jetzt kann ich ja kurz mal die Parallele dazu bringen, warum ich wahrscheinlich Star Wars Jedi The Fallen Order nicht spielen werde. Punkt 1, mein Laptop ist zu scheiße dafür mittlerweile. Punkt 2, wenn ich das mit Dark Souls vergleichen sollte, kann ich meine Dark Souls-Erfahrung mal kurz hier einbringen. Ich habe Dark Souls mal mir gekauft, weil ich gedacht habe, so, na komm, guck sie dir mal an, wie schwer das wirklich ist. Ich habe Dark Souls angefangen zu spielen, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich glaube, das ist Dark Souls 2. Bin in Dark Souls 2 einmal um die Ecke gegangen und da war dann irgendein normaler Gegner. Der hat mich einfach kaputt gehauen. Das habe ich dann 5-6 Mal versucht, bis ich zu irgendeinem Lagerfeuer gekommen bin, in dem man sich, glaube ich, irgendwie heilen konnte und irgendwas anderes und hatte dann auch an diesem Lagerfeuer so viel Angst, überhaupt wegzugehen, dass ich mich davon nie wieder wegbewegt habe und ja, dann Dark Souls dann auch für immer beendet habe. Das ist meine großartige Dark Souls-Karriere. Also ich werde es wahrscheinlich nicht spielen können, aber ich würde mich freuen, wenn du mal demnächst nochmal berichtest, wie das Spiel so für dich denn so sich weiterentwickelt hat und wie das war. Dann zu der Serie, die du mich gefragt hast, deine Abschlussfrage. The Mandalorian, habe ich schon gehört. Ich habe gehört, dass es natürlich mit Disney Plus zusammenkommt, dass jetzt natürlich was früher startet. Du weißt natürlich besser Bescheid als ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst rausgefunden, dass es um Yoda geht, nebenher, als du das jetzt gesagt hast. Und bei Star Wars ist es bei mir so, bei mir funktionieren da eigentlich nur die Hauptfilme. Für mich ist Star Wars eine Filmreihe. Ich gucke eigentlich nur die Hauptteile und nichts nebenher. Ich habe also auch nicht Klonkrieger Zeichentrickserie zu gucken. Das Einzige, was ich ausprobiert habe, ist ein Star Wars Game, so ein Oldschool Game, was alle total geil finden und doch mal so gerne so ein Spiel hätten wieder in die Richtung. Aber das, selbst da war mein Laptop schon für den Arsch. Ja, auch bei diesem Oldschool Spiel. Toll. Und wenn es ein Probemonat gibt bei Disney Plus, dann würde ich mir das mal anschauen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob ich mir das, ob da nicht einfach der ganze Backkatalog von Netflix drin ist, was alles bei Netflix drin war. Und da müssen wir mich schon mit anderen Sachen überzeugen, denn wie gesagt, für mich ist Star Wars eine Filmreihe, also die Serie würde mich jetzt eher weniger interessieren. Ich habe nichts außerhalb von den Star Wars Hauptfilmen geguckt. Aber wo es für mich besser funktioniert, mal das Gegenstück zu bringen mit Serie und Film, muss ich dazu sagen, ist Star Trek. Und da ist ja mittlerweile auf Prime die Serie Picard rausgekommen. Und von einem meiner Lieblingscaptains und Captains Next Generation schaue ich mir auf jeden Fall an. Habe ich richtig Bock drauf. Da funktioniert das eigentlich für mich besser, weil das von Grund auf ja eine TV-Serie gewesen ist, während der Star Wars wirklich die Filme waren. Und da funktioniert das irgendwie, das Gefühl im Originalmedium besser. Und kann ich dir aber auch nicht sagen, warum. So, du merkst schon, wir entfernen uns dann jetzt mit Star Trek immer weiter weg vom Star Wars Thema. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollte unsere Abschlussfrage lauten, nicht wie finden wir Star Wars 9, das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend erörtert, sondern Steffen, die Preisfrage. Welches ist dein Lieblings-Star Wars-Teil aller 9 Teile, die bis jetzt erschienen sind? Das würde mich richtig interessieren. Und vielleicht weißt du sogar meinen. Hm? Ich bin gespannt auf deine Antwort und hoffe, dass dieses Scheißprogramm jetzt aufgenommen hat. Hat es. Dann kann ich ja jetzt schlafen. Schlaf gut, Steffen. Hallo, Basti. Na, dann gucken wir doch mal, ob das bei mir jetzt besser funktioniert. Also ich habe jetzt hier die Sicherungstaste aktiviert und ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, es ist ja doch einiges an Zeit ins Land gegangen, seitdem du deine letzte Nachricht geschickt hast. Heute ist der 23.3. Das heißt, morgen startet Disney Plus, aller Voraussicht nach. Also bisher gab es jetzt noch keine Absage des Ganzen. Zumindest nicht bei uns, in Frankreich schon. Denn mittlerweile haben wir hier in Deutschland ja auch, oder in Europa, oder eigentlich auf der ganzen Welt, ja, auf der ganzen Welt, eine komplett andere Situation. Also da schickst du mir noch eine beherzte Nachricht aus Zeiten, wo alles in Ordnung ist, und jetzt befinden wir uns quasi in der Apokalypse. Naja, wir wollen es nicht übertreiben, aber irgendwie hat es den Anschein. Ne? Also das, was man so aus Filmen kennt, so Grenzen schließen, Reiseverbote, Flughäfen schließen und so weiter, kenne ich aus dem Spiel Black Ink, heißt es, glaube ich. Ne? Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo man am effektivsten eine Krankheit auf der ganzen Welt ausbreiten soll, die ganze Menschheit dahin richten soll. Ne? Ja, von so einem Spiel kennt man so Szenarien. Jetzt wird das Ganze ernst. Ja. Man kennt so Szenarien noch aus Filmen, aus Zombie-Filmen. Und ja, ich will gar nicht allzu sehr in diese Corona-Thematik hier reingehen, weil ich glaube, da gibt es genug. Wir haben einen anderen Auftrag hier. Aber ein bisschen wird es halt doch mein Themengebiet noch ein bisschen streifen. Denn wie gesagt, es ist jetzt nun mal so, dass Disney Plus zwar morgen startet, also Stand jetzt. Es kann sich ja alles noch ändern. Im Moment ändert sich ja vieles ganz schnell. Also solche Nachrichtenticker haben wir schon lange nicht mehr gehabt, wo sich täglich alles irgendwie ändert, und das im großen Stile. Aber es wird zum Beispiel morgen starten mit, naja, mit einer geringen Streaming-Qualität. Ja, immerhin das. In Frankreich, wie gesagt, gibt es das Ganze nicht. Zumindest nicht morgen, sondern erst Anfang April, am 7. April. Da die Infrastruktur dann doch noch mehr zu wünschen übrig lässt, als es hierzulande ist, der Fall ist. Und ich hatte immer schon so das Gefühl, naja, bei uns sieht es schlecht aus, aber in Frankreich scheint es wohl noch schlechter auszusehen. Naja, schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja, das heißt nun, du hättest gestern theoretisch den Mandalorian gucken können, um nochmal auf das Thema zu kommen. Denn gestern hat ProSieben eben diese erste Folge übertragen, anlässlich des Starts von Disney Plus. Aber das willst du ja nicht. Das bügelst du ja einfach so ab, ohne irgendwas davon zu kennen. Was der Bauer nicht frisst, das Nee. Was der Bauer nicht frisst, das kennt er nicht. Das vielleicht auch, ja. Aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mein lieber Basti, hatten wir nicht uns unlängst mal geeinigt darauf, wir beiden, ganz im Persönlichen, ohne dass da irgendjemand zugehört hat, ist ja bei unserem Podcast ähnlich der Fall, dass wir diese Vorverurteilung von Sachen, die wir nicht kennen, einfach lassen wollen? Warum solltest du The Mandalorian gucken? Jetzt bestimmt nicht unbedingt wegen Baby Yoda, aber vielleicht auch doch, weil das ist so der Niedlichkeitsfaktor von dem ganzen Ding. Jetzt habe ich es gespoilert, aber wer Baby Yoda noch nicht mitbekommen hat, der lebt sowieso hinterm Mond. Aber auch das ganze Setting ist halt das eines, wie sagt man, Kopfgeldjägers. Ne? The Mandalorian, die mandalorianische die mandalorianische Gilde der Kopfgeldjäger, jetzt haben wir es, zu denen ja auch ein gewisser Boba Fett gehörte. Und jetzt haben wir es hier halt mit einem anderen Kopfgeldjäger zu tun, dessen Namen mir gerade mal wieder nicht einfallen will, aber und der bekommt halt diesen Auftrag, ein gewisses 50-jähriges Subjekt zu fangen, tot oder lebendig. Und erste Folge erfährt man dann halt am Ende, um was es sich da handelt. Und das ist, wie gesagt, nun hinlänglich bekannt. Es entpuppt sich als ein Kleinkind aus dem Volk, aus dem auch Yoda stammt. Baby Yoda wird er halt in den Medien genannt oder oft in den Medien genannt. Ein anderes Wort, weil es noch keinen Namen gibt, eine andere Bezeichnung ist The Child, also das Kind. Und ja, in Staffel 2 wird man wohl erfahren, wie der Kerl heißt. Aber nun, warum solltest du das gucken? Also wie gesagt, eben dieses, zum einen dieses Kopfkill-Kicker-Setting. Das Ganze ist auch von Anfang an so aufgezogen wie ein Western, also ein Western im Weltall. Kennt man diese Kombination, nicht, dass ich damit vergleichen möchte, aber diese Kombination kennt man auch sehr bekannt aus der Serie Firefly, ne? Auch so aufgezogen und nicht zuletzt Star Trek auch, so ein bisschen zumindest. Star Trek hat sich ja schon im Namen, ne? Der Track, also der Zug in dem Sinne, nur dass es hier halt kein Zug ist. Da musst du mich mal aufklären, du bist ja besser. Kann man das damit vergleichen? Ist das auch Weltall-Setting auf jeden Fall, aber auch mit Western-Untouch? Im Großen und Ganzen kann man das so überhaupt verallgemeinern? Na, jedenfalls, also von vornherein zu sagen, alle Serien von Star Wars sind eher nichts für mich, halte ich für ein bisschen, fahrlässig, mein lieber Herr Richel, sagen. Weil, gib doch dem Ganzen erstmal eine Chance. Ja, es gibt ja auch diese ganzen Zeichentrick- bis Animationsserien. Da habe ich jetzt auch nicht jede geguckt. Aber viele freuen sich jetzt zum Beispiel, dass Clone Wars nun doch noch eine Staffel bekommt und auf Disney Plus halt fortgesetzt wird. Dann, es gab ja immer wieder Serien um Star Wars auch zwischendrin. Also, ob die jetzt alle noch Kanon sind, ist dann zwar nochmal die andere Geschichte, aber die meisten, denke ich doch, zumindest die neueren. Und nicht zuletzt habe ich, bevor ich überhaupt Star Wars entdeckt habe, eine Serie als Kind gesehen, die ich gar nicht mit dem Star Wars-Universum verknüpfen konnte, weil ich Star Wars noch gar nicht kannte, nämlich die Ewoks. Ja, die gab es mal als Zeichentrickserie. Ja. War also in der Zeit, da hat man auch die Gummibären geguckt. Da gab es dann drumherum jede Menge Serien mit kleinen süßen Bärchen, also der Glücksbär hieß und eben auch die E-Box und so weiter und so fort. Ja. Naja, ich mache dir jetzt mal ein Angebot, bevor das jetzt schon wieder zu lang wird. Ich will dich da ja gar nicht groß missionieren. Ich mache dir einfach ein Angebot. Wenn du die erste Folge guckst von The Mandalorian, gucke ich die erste Folge von Picard. Ist das ein Deal oder ist das kein Deal? Musst du mir sagen. Du machst jetzt eh den Schluss. Bevor wir aber zum Schluss kommen, hast du mir noch eine Frage gestellt. Einmal, oder mehrere Fragen, einmal bezüglich des Spiels. Ja, ich bin relativ weit gekommen, hänge jetzt aber allerdings nach so einer gewissen Vision in irgendwelchen Höhlen fest, wo ich den Ausgang nicht so wirklich finde, was mich schon wieder so frustet, dass ich entweder sage, gut, irgendwann spiele ich halt dieses komplette blöde Kapitel nochmal, oder ja, weiß nicht. Ja, also sowas stört mich dann. Aber ich denke, ich bin relativ weit. Also bin jetzt nicht mehr so weit weg vom Ende, denke ich. Ja. Hat bis dahin ziemlich viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, jetzt muss ich mich dann halt erstmal wieder drauf einlassen. Und dann wolltest du noch von mir wissen, welcher der neuen Hauptteile von Star Wars jetzt eigentlich mein Liebster ist. Und tatsächlich habe ich mir darüber schon damals, als ich die Nachricht das erste Mal gehört habe, einen Kopf gemacht und jetzt wieder und komme irgendwie zu keinem schlüssigen Ergebnis. Ich könnte noch nicht mal hundertprozentig sagen, welche der drei Trilogien mir am besten gefällt. Ich kann dir nur sagen, dass die letzte Trilogie jetzt, dass ich die für die Schwächste halte. Aber ob ich dann tatsächlich die Originaltrilogie besser finde oder die Prequel-Trilogie, kann ich dir so genau nicht sagen. Da in der Prequel-Trilogie natürlich meine Lieblingsfigur Jar Jar Binks auftaucht, ach, da wolltest du auch noch was wissen, da komme ich gleich nochmal zu. Ja, Jar Jar Binks auftaucht und mitspielt, würde ich sagen, das wäre dann so meine Lieblingstrilogie. Den ersten Teil der Prequel-Trilogie fand ich jetzt nicht ganz so spannend, weil das doch so sehr auf dieses Rennen ausgelegt ist. Natürlich, um die neuen Figuren kennenzulernen, ist es ganz gut. Aber und halt, weil Liam Neeson noch mitgespielt hat. Aber der zweite Teil war auch, ich fürchte fast, dass der dritte, als dann wirklich das die Vorgeschichte erzählt wird von dem, was man eigentlich schon wusste, ja, aus der Originaltrilogie, nochmal erzählt wird, wie es dazu kam. Ich fürchte fast, dieser ist mein liebster Teil, so ganz sachte. Ja, wie gesagt, diese komplette Trilogie bietet eigentlich eine ganz gute Mischung. Wie gesagt, im ersten ein bisschen viele Rennen drin. Im zweiten hast du nachher so eine geile Sequenzszene, also größere Szene, die in so einer großen, nach oben gebauten Stadt spielt. Also bist ja auch ans fünfte Element erinnert und natürlich daher auch an viele Entwürfe so aus dem Bereich von Jean Giraud alias Möbius, ne, der sowas schon entwickelt hat in seinen Comics. Also so diese hochgebauten Städte, das mag ich immer ganz besonders. Und das ist halt das, was ich am Star Wars Universum auch so ganz, ganz nett finde, dass so diese Mischung drin hast. Du hast halt Planeten, da ist nur Urwald, ja. Dann hast du Planeten, ach ja, siehst du, die Wookies, die waren ja da auch drin in dieser Prequel-Trilogie, im dritten Teil, glaube ich. Ne? Genau, deren Planet. Und so dieses Wechselspiel finde ich halt ganz, ganz toll. Also, mal bist du in einer riesen Stadt, ja, und dann bist du wieder auf einem Planeten, wo es fast nur Wüste gibt. Ja. Also, du hast von allen ein bisschen was da drin. Ja, nee, also ich würde sagen, die Prequel-Trilogie so als Ganzes war ja auch meine erste Trilogie, die ich im Kino gesehen habe. Und deswegen würde ich fast sagen, die ist es dann auch. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß es jetzt nicht genau, welcher dein Lieblingsteil ist. Klär mich mal auf. Das ist schon wieder sonst viel zu lang. Jar Jar Binks, dazu noch kurz. Ja, da gibt es eine Und damit komme ich theoretisch auch schon zur Podcast-Empfehlung. Dazu gibt es eine Geschichte beim Morgenradio. Ich weiß, das Morgenradio habe ich schon mal erwähnt, deswegen würde ich es jetzt auf diese Episode nochmal beschränken. Die müsste ich dann raussuchen und dir nochmal schicken, damit man die verlinken kann. Da wird genau dieser Fall dieses also dieses Schauspielers geschildert, also wie er fast zu Tode gemobbt wurde, dadurch, dass er angefeindet wurde und sich daraufhin fast das Leben genommen hätte. Genau, das Ganze ist Bestandteil einer Episode und dieses Geschichtenpodcast und ja, da der jetzt ja auch frei empfänglich ist, kann man da bestens drauf verlinken. Ja? Ja, würde ich dann in dem Fall mal machen. Und genau, dann könnt ihr euch das da nochmal anhören, bevor ich da jetzt hier in Details gehe, die dann doch nur die Hälfte der Wahrheit wiedergeben, würde ich dann eben auf diesen Podcast verweisen, auf diese Episode. So, Basti, das war's von mir jetzt mit dieser Episode. Wir gucken mal, was die Zukunft bringt, was wir in der nächsten Zeit jetzt so uns erwartet. Wir hätten ja fast uns kurzfristig noch live mal getroffen, aber da hat ja nun auch einiges noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir gucken mal, wie lange das dauert, bis wir das machen können. Ansonsten machen wir halt weiterhin Episode entweder, wie wir es bisher gemacht haben, per Doppelende oder halt auch gerne als WhatsApp-Episode. Lieber Basti, liebe Hörer, macht's gut. Bis dann. Hallo Steffen. Ja, hatte mir eigentlich beim letzten Mal schon gedacht, dass wir gar nicht mehr großartig sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen kritisch. Corona, sagen wir es einfach so, ist da. Wir werden wahrscheinlich noch bei einer der nächsten Episoden, die kommen wird, kurz drüber sprechen. Deswegen werde ich jetzt dazu irgendwie nichts Großartiges sagen. Meine Empfehlung immer nur, seht euch die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut an oder hört euch den Podcast von MDR an, Christian Drosten. Das ist so meine Empfehlung, um sich gute Infos zu holen. So, wir kommen zurück zum Abschluss hier. Wir wollen das Ganze ja zu Ende bringen. Und da sind mir jetzt noch zwei Sachen rausgefallen. Und zwar hast du mich gefragt, welches mein Lieblings-Star Wars ist. Wahrscheinlich habe ich eine Aufnahme davor schon gesagt, dass ich es danach sage. Aber du hör mal, ich und mein Gedächtnis, ne? Das müssen die Leute mittlerweile verstanden haben. Und das andere ist The Mandalorian. Welches ist mein Lieblings-Star Wars? Ich habe gedacht, das hätte sich so ein bisschen durch die Aufnahmen durchgehört, dass so ein bisschen rausgekommen ist. Und zwar wirklich, mein allerlieblings-Star Wars ist Star Wars 8. Der Teil, der bei Fans wohl irgendwie nicht so gut angekommen ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist bei mir super gut angekommen. Also mir hat die Darstellung von Luke Skywalker gut gefallen, mir hat dieser Endkampf gut gegen böse Star Wars klassisch sehr gut gefallen, fand auch den Übergang von alten Star Wars Charakteren zu neuen Star Wars Charakteren und den Konsequenzen, die dort passieren, auch super, super, super. Also ein toller Teil. Ich habe, glaube ich, genug zu diesem Teil schon gesagt, dass er mich fasziniert, weil er einfach mal was anderes gemacht hat. Hat eher so meinen Geschmack getroffen. Ob das dann alles so im Stile von Star Wars ist und sowas, ist mir wirklich eigentlich scheißegal. Dazu habe ich ja schon genug in die Richtung gesagt. Mandalorian, weißt du was? Mach ich. Ich gucke mir den Mandalorian an, weil ich will auch wissen, was du zu Picard sagst. Du hast auch mit Picard natürlich so ein kleines Thema mit aufgebracht. Star Trek. Du hast gesagt, ist Star Trek etwas oder heißt es andere? Oh Gott, die Aufnahme von das gehört. Kaputtes Gehirn. Sunfly. Gut. Und die andere Serie. Oh Gott, ist das peinlich. Aber Star Trek, sind da Western-Elemente drin? Ich würde bei Star Trek sagen, das sind keine Western-Elemente so in der Form vorhanden. Natürlich, wenn man sich die alten anguckt, Original Series mit Captain Kirk, wenn die auf einem fremden Planeten klingen und er zieht sein Holster um, Holster oder seine Geräte um, um Aliens abzuknallen oder sowas, dass Bilder, die in meinem Kopf sind, weiß nicht, ob das überhaupt nicht hundertprozentig so stimmt, könnte man Western Anleihen sagen, aber eigentlich nee. Für mich ist Star Trek vor allem immer Captain Picard und The Next Generation, weil das eine ganz andere Form ist. Während uns unter Captain Kirk noch was klassischer war, ist bei Picard ja viele Sachen, die nicht klassisch auf Gut gegen Böse ausgerichtet sind, sondern auch viele philosophische Fragen und sowas und sehr cool auf jeden Fall. Also habe ich gern geguckt, kann aber sagen, also Star Trek ist sehr weit weg von Star Wars. Deswegen mag ich halt Star Wars im Film halt lieber, weil für mich ist jeder einzelne Film ein kleines Märchen in sich. Man sagt ja auch, Star Wars ist ein Märchen, während bei Star Trek finde ich auch die Episodenlänge oder die Episodenzahl gebraucht wird, weil jede Folge in ein Thema tiefer näher eintaucht. Da sind die Filme dann halt eher so ein Zusammenschmiss von interessanten Storylines und da ist die Serie schon ganz anders. Aber auch schon ewig her, dass ich geguckt habe. Entschuldigung fürs Gehen. Aber ich habe es dir versprochen. Ich gebe Mandalorian eine Chance und gucke es mir demnächst an und werde in den nächsten Folgen auf jeden Fall darüber berichten. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir mal über Star Wars den letzten Teil schnacken konnten, auch wenn das jetzt schon über 3 Monate her ist. Ich bin aber froh, dass wir darüber schnacken konnten und auch ein bisschen über Star Wars allgemein. Und liebe Leute, dann auch von meiner Seite aus. Ich glaube, man sollte noch Antenne Alderaan empfehlen, was Star Wars betrifft. Das ist ja der Podcast von Stefan Tietze zu dem Thema. Könnt ihr euch auch mal hören, sehr nerdig. Ich glaube, wer tief da eintauchen will, sollte sich das mal anhören. Das ist zur Podcast-Empfehlung. Ich wünsche allen Star Wars-Fans weiterhin viel Spaß mit ihren Filmen. Nimmt es nicht zu ernst. Das ist wahrscheinlich der schlechteste Rat, den man geben kann, Fans. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von der Etage 13. Bis dahin, tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com, die 13. Etage, oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.